Kundgabe 3692. Empfangen durch Bertha Dodda am 20.02.1946. Irdische Vorkehrungen nutzlos zur Katastrophe. Vollkommen lösen müsset ihr euch von der Welt, so euch meine Kraft erfüllen soll und ihr derer inne werden wollt. Und so werdet ihr auch in Stunden banger Not nur dann kraftvoll sein, so ihr es vermöget, alles Irdische unbeachtet zu lassen und euch mir in Gedanken gänzlich hinzugeben. Derer, die diese innige Verbindung suchen in Stunden höchster irdischer Not, nehme ich mich ganz besonders an, denn sie beweisen mir ihren Glauben, den ich niemals enttäuschen werde. Und ihr selbst könnet nichts von euch abwenden, was ich über euch kommen lasse. Also sind auch alle Bemühungen erfolglos, deren ihr des körperlichen Wohles wegen euch unterzieht. Eure Sinne zu mir richten und gläubig auf meine Hilfe harren, ist weitaus wertvoller, denn es trägt euch sicheren Erfolg ein. Und ich schütze euren Leib und die Seele, weil ihr gläubig seid. Und so ich also mich äußern werde, durch die Naturgewalten, sende ich euch zuvor noch untrügliche Zeichen des Herannahens einer Katastrophe. Und dann gedenket meines Wortes. Sammelt euch im Gebet. Und was ihr tut, lasset nur dem geistigen Wohl gelten. Sorget nicht für euren Körper, sondern suchet nur die innige Verbindung herzustellen mit mir, auf dass ich ungehindert auf euch wirken kann und euch leiten kann, ohne Widerstand zu finden durch irdische Ablenkung, die das Wirken meines Geistes schwächt oder gar unmöglich macht. Treffet keine Anstalten zur Versorgung des Körpers, denn was ich euch erhalten will, das bleibt euch erhalten. Und was ihr verlieren sollet, das könnet ihr durch euren Willen nicht schützen. Ich weiß, was ihr benötigt, wie ich auch weiß, was euch hinderlich ist zur Weiterentwicklung eurer Seelen. Und darum überlasset mir jegliche Sorge um euch, um euer irdisches Gut, und gedenket nur eurer Seele, weil ihr nicht wisset, ob auch eure letzte Stunde gekommen ist. Deshalb künde ich mich noch zuvor an, um euch in meiner Liebe noch hinreichend Gelegenheit zu geben, euch zu verbinden mit dem geistigen Reich, mit mir, der ich das Schicksal eines jeden Einzelnen in meiner Hand halte und es lenke zu eurem Besten. Wer sich mir verbindet, ist in sicherstem Schutz, und er bedarf wahrlich nicht noch irdischer Schutzmaßregeln, die hinfällig werden können im Augenblick. Denn wieder will ich augenscheinlich wirken. Ich will mich erkennbar machen den meinen, um ihren Glauben zu stärken, um sie heranzubilden zu rechten Arbeitern für mein Reich, als welche sie nachher auftreten sollen. Sorget euch nicht, denn ich sorge für euch. Beachtet nur meine Worte der Liebe und lasset sie in eurem Herzen Widerhall finden. Und ermahnet eure Mitmenschen zu gleichem Verhalten. Warnet sie vor übereifrigen Vorkehrungen für ihr irdisches Wohl. Und leget es auch ihnen ans Herz, sich gläubig an mich zu wenden und mir sich selbst, Seele und Leib, zu empfehlen. Und wer eure Worte beherzigt, der wird wunderbar hindurchgeführt werden, entsprechend seiner Glaubensstärke. Und darum fürchtet nichts, was auch kommen mag, und ob ihr noch so sehr in bedrohlicher Lage seid. Mein Arm reichet überall hin zur Hilfe und auch zur Vernichtung. Wen ich erhalten will, der bleibt erhalten. Und wen ich vernichten will, der kann sich nicht retten. Er sorge nur, dass nicht seine Seele der Finsternis anheimfällt. Dann ist auch er gerettet. für die Ewigkeit. Amen.